Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, der letzten, zu unserem Themenschwerpunkt, der so ein bisschen unter der Überschrift steht: Was wäre, wenn? Was wäre, wenn wir plötzlich tatsächlich vor einem Krieg stehen würden, für sein Land einzustehen? Was bedeutet das eigentlich? Wer würde es tun, wer nicht, vor allem wofür? Wir haben in dieser Woche sehr unterschiedliche, erstaunliche Antworten bekommen, aber eine Perspektive fehlt noch und die wollen wir versuchen, heute mit dieser Runde zu liefern, nämlich die politische. Und vielleicht muss man gleich zu Beginn sagen, es gibt wohl kaum einen deutschen Politiker, der sich in den letzten Jahren so oft mit dem Vorwurf auseinandersetzen musste, ein Kriegstreiber zu sein. Das ging so weit, dass er nicht nur verbal angegriffen wurde, sondern auch körperlich. Er aber sagt: Ich saß in einem Hubschrauber in Afghanistan, der beschossen wurde, und ich habe da gelernt, dass man einstehen muss für seine Überzeugungen. Und ich habe als Soldat gelernt, nicht der Frieden steht im Mittelpunkt, sondern unsere Freiheit. Denn Frieden ist nur in Freiheit wirklich wirksam. Das ist ein sehr interessanter Gedanke, den er so gerade in einem Buch formuliert hat, das erstaunlich persönlich daherkommt, deswegen sehr lesenswert. Herzlich willkommen, Roderich Kiesewetter. Freue mich sehr. Ja, und dann ein Mann bei uns, der für eine ganz andere Perspektive steht, Jan van Aken, nicht nur Chef der Linkspartei, sondern auch promovierter Biologe, der sich als Biowaffeninspekteur für die UN einen Namen gemacht hat, der also weiß, wovon er spricht, wenn es um Krieg geht, und der sagt: Mit der Behauptung, die Russen könnten bald NATO-Territorium angreifen, werden im Moment ganz bewusst Ängste geschürt. Und der große Unterschied zwischen Kiesewetter und mir ist: Kiesewetter will eine europäische Armee, die weltweit einsetzbar ist, wie die Amerikaner, wie die Russen sie haben. Und ich will all das nicht. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, dann eine Frau bei uns, die im Grunde genau dazwischen liegt. Claudia Major, Politikwissenschaftlerin, eine der wichtigsten Stimmen in diesem Land, wenn es um Sicherheitspolitik geht, die sagt: Sicherheit ist in Wahrheit die Summe aus beidem, aus Abschreckung und aus Dialog. Und die mal einen, ich finde, spannenden Gedanken zu Nuklearwaffen formuliert hat. Sie sagte: Die riesengroße intellektuelle Herausforderung besteht darin, zu verstehen, dass nukleare Abschreckung darauf aufbaut, mit etwas zu drohen, was wir niemals einsetzen wollen. Die große Frage ist: Was folgt daraus? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Und es gibt noch eine interessante Perspektive auf all das, nämlich die des Soziologen. Und da kommt einer der profiliertesten seines Fachs ins Spiel, nämlich Harald Welzer. Denn die Ansage von Friedrich Merz, die Bundeswehr zur stärksten Armee Europas zu machen, an eine alte Donald-Duck-Geschichte erinnert, hat er neulich erzählt, in der Donald beschließt, Skifahren zu lernen. Und bevor er sich das erste Mal überhaupt auf Skier stellt, räumt er schon mal das Regal leer für die Pokale, die zu erwartenden. Und er sagt, das ist mit der Ankündigung von Friedrich Merz im Grunde das Gleiche. Und neulich ist ihm beim Kollegen Matze Hilscher, war es glaube ich, im Podcast der Kragen geplatzt bei dem Thema: Krieg ist Töten, sagte er da. Und ich würde sehr gerne mal in einer Fernsehdiskussion genau diesen Satz hören, statt dieses ewige Geschwafel von Fähigkeiten und Kriegstüchtigkeiten. Denn Krieg, sagt er, ist nichts anderes als die brutale Zerstörung von Menschen. So einfach ist das. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Schönen guten Abend in die Runde, bin gespannt auf die Diskussion. Herr Kiesewetter, unsere Woche über Wehrpflicht, Verteidigungsfähigkeit vervollständigen wir heute sozusagen ein bisschen. Wie viel Verständnis würden Sie für einen jungen Mann aufbringen, der sagt: Mein eigenes Land verteidigen mache ich auf gar keinen Fall. Schminkt euch das ab. Ich kenne das sehr gut. Ich bin 1982 in die Bundeswehr eingetreten und war nach dem Studium dann Zugführer und verantwortlich für Grundwehrdienstleistende. Nicht alle wollten den Dienst machen, nicht alle wollten verweigern, aber viele, die den Grundwehrdienst geleistet haben, waren erstmal total zurückhaltend. Mhm. Ich kenne das, sie können nur überzeugen. Und Streitkräfte können junge Leute nur überzeugen, wenn sie fair mit ihnen umgehen. Mhm. Befehl und Gehorsam ist eine andere Geschichte. Also, um das klar zu sagen, für volles Verständnis, aber wir reden über das Falsche. Das Falsche ist nur Wehrdienst. Es geht um Bevölkerungsschutz, ja. Pflege, Integration und Bundeswehr. Das sieht der junge Mann, der jetzt kommt, Ole Nymon, ganz anders. Der hat ja in dieser Woche hier bei uns so argumentiert. Schauen Sie mal. Ich bin der, über den dann entschieden wird. Das ist doch gerade der Witz. Also ich kann dann sagen, auch ich würde lieber kapitulieren oder ich würde lieber fliehen. Und dann sagt der Staat, nee, nach dir schicken wir die Feldjäger los. Und du musst dann im Ernstfall das Land verteidigen. Das ist, was da passiert. Und was würden Sie machen, wenn Sie das für sich entscheiden müssen? Ja gut, versuchen zu fliehen, mich verstecken. Aber natürlich präferiert Flucht. Aber worin besteht denn die Abschreckung? Die besteht darin, dass der Staat sagt, im Ernstfall sind wir bereit, diese 100.000 jungen Männer zu opfern. Und das wird er dann auch tun. Jetzt kannst du natürlich immer sagen, das will der doch gar nicht. Und trotzdem besteht überhaupt das Abschreckungspotenzial nur darin, dass er sagt, ich lasse einfach eine sechsstellige Zahl Leute über die Klinge springen im Ernstfall. Ich bin nicht der Kanzler. Ich bin der, der am Ende den Einberufungsbescheid bekommt und der am Ende in den Schützengräben stirbt. Frau Major, diese... Lass es uns Verweigerungshaltung nennen. Ich habe großen Respekt vor der Position. Was löst das bei Ihnen aus? Ich kann das genau, wie das Roderich Kiesewetter eben sagte, ich kann das nachvollziehen, weil keiner geht gerne in den Krieg. Das ist ja völlig klar. Mhm. Und gerade wenn wir jetzt die Bilder aus der Ukraine sehen, mit der unendlichen Brutalität, mit der geführt wird, mit der auch gerade von Russland vor Ort geführt wird, ist es klar, dass keiner jetzt danach schreit, in den Krieg zu ziehen. Aber ich glaube, die Frage, die dahinter steht, ist ja nicht so sehr... Ich, sondern die Frage ist ja auch, was ist mein Verhältnis zum Staat und zur Gesellschaft? Und das, was in den Aussagen ja auch so ein bisschen durchschimmert, ist fast so eine Service-Mentalität. Die Demokratie ist da, der Staat ist irgendwie da und kommt für mich auf, aber ich als Bürger habe keinerlei Verpflichtungen. Und es ist ja nicht für etwas Abstraktes oder etwas Abstraktes, was man verteidigt, sondern im Endeffekt ist ja die Frage, will ich in Freiheit leben? Lohnt es sich, diesen Staat und das Lebensmodell, in dem ich lebe, zu verteidigen? Oder ist es mir eigentlich egal? Und das ist im Endeffekt die Frage, die wir gerade in der Ukraine sehen. Wollen Sie so leben? Die viele Ukrainer, auch Deserteure, ist mir völlig klar, aber viele sind bereit, für dieses Land zu kämpfen, weil sie lieber in Freiheit leben wollen, als unter russischer Besatzung. Haben Sie, Herr van Aken, Verständnis für diese Position? Wenn Ole Nymann jetzt hier sitzen würde, würde er sagen, das ist exakt das, was ich meine. Ihr redet akademisch über Frieden und Freiheit und Demokratie, aber der, der im Schützengraben liegt, bin ich. Ich war in der gleichen Situation 1979 und da habe ich den Kriegsdienst verweigert. Das war damals noch nicht so einfach mit Briefschreiben, sondern da musste ich hin zum Kreiswehrersatzamt. Und da saßen dann drei Typen da oben, also richtig auch auf dem Podest, und haben eine Stunde lang mein Gewissen geprüft. Ich habe nun vorher ein halbes Jahr Training gemacht. Ich kannte alle Fragen, ich wusste, was man sagen muss, damit man durchkommt. Ich dachte militärisches Training. Nein, sondern Training, wie man da rauskommt, aus wie man da durchkommt, weil das kommen ja dann diese absurden Fragen. Sie gehen mit Ihrer Freundin im Park spazieren, haben zufällig ein Sturmgewehr dabei und dann springen zwei Russen aus dem Busch und bedrohen Sie und wollen Ihre Freundin vergewaltigen. Schießen Sie oder schießen Sie nicht? Es ist völlig absurd, die Situation. Ich habe gelernt im Training, wie ich darauf antworte. Ich habe es geschafft, aber es gab mehrere meiner Freunde, die haben auch das Training gehabt, die haben dann das nicht geschafft. Die wurden dann eingezogen gegen ihren Willen. Das heißt, diese Geschichte, die uns hier immer erzählt wird, naja, wir haben das Grundgesetz, das sagt, niemand darf zum Dienst an der Waffe gezwungen werden. Das ist am Ende auch gelogen gewesen. Es wurden viele zum Dienst an der Waffe gezwungen. Und deswegen kann ich den Ole Nymann völlig verstehen. Ging mir damals genauso. Wie geht's Ihnen da, Herr Welzer? Was sagt der Soziologe? Ich kann das mal ergänzen. Ich habe genau die gleiche Erfahrung. Haben Sie gedient, Herr Welzer? Haben Sie gedient? Aber ich bin auch durch die Verhandlungen gegangen als Kriegsdienstverweigerer und durchgefallen mit der abschließenden Bewertung. Herr Welzer ist von seiner ganzen Persönlichkeit her nicht als Pazifist einzuschätzen. Finde ich eigentlich ziemlich interessant. Und ich hatte das auch alles auswendig gelernt, hat nicht gereicht dafür. Und jetzt zu der Frage zurück. Ich kann das auch total verstehen. Man muss, glaube ich, noch einen Aspekt mehr mit reinbringen, weil wir haben es ja hier mit einer Generation zu tun, die jetzt nicht aus einer wunderbar, super krisenfrei funktionierenden Bundesrepublik kommt, die durch viele Krisen gegangen sind, Jahrgang 2008, die wenigen Jahre dann davor, 2005 und so weiter. Und die haben jetzt eine Erfahrung, wo eine Loyalität mit dieser Gesellschaft nicht unbedingt so vorausgesetzt werden kann wie in anderen Altersgruppen. Ja, das kommt als Kontexteffekt natürlich noch mit dazu. Sie sagen, wir verlangen da von einer Generation Loyalität, die uns fragt, was tut ihr eigentlich für uns? Ist das das Thema? Das ist das Thema. Und das fragen Sie ja, wenn man die Studien von Elmar Falani liest, natürlich auch mit einem gewissen Recht, weil es natürlich jetzt Jahrgänge, Alterskohorten gibt, die haben sozusagen alle Krisen mitgemacht und wurden ja in der Regel bei Corona zum Beispiel als Problemgruppe identifiziert, aber nie irgendwie gefragt oder gefördert. Man hat sich hinterher bei denen auch nicht bedankt und andere Krisenerfahrungen haben die auch. Ist nicht so toll, dann einfach zu sagen, hey, jetzt müsst ihr. Aber das, wo sie ja auch nicht gefragt werden. Also man hat ja keinen wirklich breiten Diskurs gemacht mit den betreffenden Jahrgängen. Ja, es gibt. Herr Van Aken, sehen Sie auch so? Sie dürfen sofort, Frau Major. Ja, ich, die ganze Zeit mein Gefühl. Also wenn sich jetzt diese Bundesregierung oder die letzte darüber beschwert, dass sich zu wenig freiwillig melden, dann sage ich immer, vielleicht hat das auch damit zu tun, dass ganz viele Jugendliche das Gefühl haben, ihr tut gar nichts für mich, wenn ich ein Problem habe und ich soll aber für euch zur Bundeswehr gehen. Wenn ich jetzt ausziehe von zu Hause, dann finde ich keine bezahlbare Wohnung. Ihr kümmert euch gar nicht drum. Also all diese Punkte, ich glaube, diese Lebenserfahrung, speziell auch noch die Corona-Krise, ich glaube, das ist ein sehr berechtigtes Gefühl bei vielen. Ey, ihr tut gar nichts für mich. Und ich glaube, wenn hier endlich mal eine Bundesregierung wäre, die sich auch um die Probleme der Mehrheit kümmern würde, dann wäre das vielleicht anders. Frau Major. Also zwei Punkte. Ich glaube, es gibt in der Tat einen Konstruktionsfehler in der ganzen Wehrpflichtdebatte. Weil wir nämlich nur auf die junge Generation schauen und vor allen Dingen auf die jungen Männer. Und es ist natürlich ungerecht. Wir sagen denen, ihr kriegt einen Haufen Schulden und dann müsst ihr auch noch zum Bund. Wenn es wirklich so ist, dass es eine grundsätzliche Bedrohung für Europa gibt und auch für Deutschland gibt, dann müsste man natürlich altersübergreifend und geschlechterübergreifend fragen, wer ist bereit, das, was wir uns in diesem Land, in Europa aufgebaut haben, zu schützen. Und da müssten wir alle, die wir älter sind, genauso mit dran. Also das Generationsgerechtigkeitsargument finde ich total valide. Den Punkt, den Sie eben gemacht haben, Herr Kiesewetter, auch, dass wir nämlich nur über die militärische Bedrohung sprechen. Aber die ganze Bedrohung in diesem Graubereich zwischen Krieg und Frieden, Sabotage, Desinformation und diese Unterseekabel, die müssen ja genauso bearbeitet werden. Da müsste man auch einen Dienst haben. Deswegen ist die Idee eines Gesellschaftsdienstes, der militärische Herausforderungen abdeckt und nicht militärische, viel klüger. Aber der andere Punkt, den ich machen würde, es ist ja interessant, dass es in Deutschland so eine geringe Bereitschaft gibt, für dieses Land einzustehen und so ein geringes Verständnis über die militärische und nicht militärische Bedrohungslage. Wenn Sie nach Finnland gehen, wenn Sie nach Schweden gehen, wenn Sie in die baltischen Staaten gehen oder nach Polen gehen, ist es ganz anders. Und deswegen ist auch das Generationenargument nicht ausschließlich anwendbar. Denn die Generation 2008er plus minus, die haben ja genauso unter Corona in den baltischen Staaten, Finnland oder Schweden gelitten. Ne? Also es gibt noch eine andere Elemente, die wir uns anschauen müssen. Und das ist die, nochmal, das Verhältnis zum Staat und zur Gesellschaft und das Bedrohungsgefühl. Und das ist in diesen Ländern, baltischen Ländern, Polen, Schweden, viel stärker ausgeprägt. Paul hat vergangene Woche sehr beeindruckend von Polen erzählt und sagte, völlig anderer Blick darauf, Militärklassen gibt es da und so weiter. Umso erstaunlicher, wenn ich Ihnen zuhöre, ist das, was ein anderer junger Mann in dieser Sendung, der jüngste in der Runde, Marius Lange, 17 Jahre aus Gera, wenn ich das richtig erinnere, dazu sagte, der hat für die Wehrpflicht argumentiert und das waren seine entscheidenden Motive. Für mich ist dieser Staat meine Heimat, meine Freiheit, meine Familie, das ist alles. Und das ist mein ganzes Leben in diesem Staat. Und ich könnte nicht einfach fliehen, ich könnte diesen Staat nicht aufgeben. Ich will nicht auf Knien leben oder kriechen unter der Tyrannei. Und ich entscheide mich natürlich für die Freiheit, wenn ich von Deutschland rede. Ich entscheide mich aktiv für die Freiheit. Und das ist für mich der Wehrdienst, weil der für mich ein Schutzmechanismus ist. Wir müssen Stärke zeigen, um am Ende nicht in den Krieg ziehen zu müssen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir unserer Bedrohung bewusst sind. Und das dürfen wir niemals aus den Augen verlieren. Weil dieses Land ist es wert, dafür zu kämpfen. So redet ein 17-Jähriger. Hab mich gekriegt. Herr Belzer, Sie auch? Bin mir nicht sicher. Also ist es genau so, subjektiv hat der alles Recht, diese Position zu haben. Ist ja vollkommen klar. Das sowieso. Aber nicht. Und lebt das wirklich? Ich hätte mit 17 diese Position nie im Leben gehabt. Und insofern ist das eigentlich von der Zuordnung her, kann ich mich dazu genauso zu verhalten wie zu demjenigen, der sich verweigern will. Ist mir nachvollziehbar, finde ich auch honorig. Aber das ist sozusagen, bildet ja nur die Differenziertheit innerhalb dieser Generation, wie in den anderen Generationen auch ab. Übrigens, die Zustimmung zur Wehrpflicht und diesen Dingen wächst ja mit dem Lebensalter der Befragten. Ja, bei den Ältesten in der Bundesrepublik, die finden es am besten. Und bei den Jungen ist es halt differenziert. Ja, das ist sehr interessant. Ne? Also ist wirklich so. Zwei Drittel der Bevölkerung sind für die Einführung eines neuen Wehrdienstes. Aber nur ein Drittel würde das Land dann auch im Zweifel wirklich verteidigen. Das ist aber mehr noch als vor 2 Jahren. Da waren es noch 10%. Naja, das ist, und ein Viertel würde das Land verlassen. Ist das nicht so ein Bonbon von Mussolini, der immer gesagt hat, armiamoci e partite, also lass uns bewaffnen und geht dann schon mal los. Ja? Ja. Also ihr geht schon mal los. Wir bewaffnen uns gemeinsam, aber ihr geht dann schon mal los. Ja. Vielleicht 2 Gedanken. Ja. Es ist beeindruckend, dass der junge Mann so argumentiert hat. Denn ich spreche mit vielen jungen Leuten, die sagen, wie seid ihr mit uns umgegangen in der Debatte über den Wehrdienst? Es wurde ja nicht über eine Wehrpflicht gesprochen, gar nicht, sondern über einen Wehrdienst. Und da wurde erstmal über Verlosen gesprochen. Und das hat viele junge Leute betroffen, weil man nicht mit ihnen gesprochen hat. Bundesschülervertretung und vieles andere. Aber vielleicht noch ein Gedanke, der bei uns eben die Wehrhaftigkeit ein bisschen beeinträchtigt. Unsere Lehre, auch in den Schulen, auch vielleicht wie wir jetzt, wir sind nicht allzu weit altersmäßig auseinander groß geworden sind, war immer nie wieder Krieg, nie wieder Nationalsozialismus. Unsere Nachbarn, und deswegen ist das polnische Beispiel, auch das französische Beispiel sehr klar, die sagen, nie wieder wehrlos. Und wenn wir das entwickeln wollen, dann sollten wir es vielleicht verheiraten und sagen, wenn wir nie wieder Krieg wollen, sollten wir nie wieder wehrlos sein. Mhm. Und wehrlos nicht nur über Wehrdienst definieren, sondern über Bevölkerungsschutz, Kritis und natürlich auch Integrationsarbeit und vieles mehr, also breiter vorgehen. Deswegen beeindruckt mich, dass das junge Leute sich nicht ganz von dieser Debatte in Deutschland haben irritieren lassen. Das ist vielleicht noch ein Aspekt, wenn ich kurz ergänzen darf. Wir haben in den letzten 30 Jahren oder sagen wir bis 2022, gerade in Deutschland geglaubt, dass wir in einer friedlicheren Weltordnung angekommen sind, dass wir von Freunden umgeben sind, dass militärische Mittel nicht mehr sinnvoll sind, dass Kriege eigentlich vorbei sind, zumindest in Europa. Mhm. Und anzuerkennen, dass diese Grundannahmen, dass wir mit Diplomatie, mit wirtschaftlichen Beziehungen alles regeln können, dass das nicht mehr funktioniert, weil wir einen Nachbarn haben, Russland, der bereit ist, Krieg zu führen, der bereit ist, nuklear zu drohen, der bereit ist, Völkerrecht systematisch zu brechen. Das ist ja eine enorm große Lernaufgabe und es ist eine extrem unangenehme Lernaufgabe. Mhm. Die Hoffnung, die wir hatten in den letzten 30 Jahren, dass das eine friedlichere Weltordnung wird, die aufzugeben, das ist ja nicht etwas, was man gerne macht. Und wir verlangen jetzt von der jüngeren Generation, und wir nehmen uns nochmal, uns die Älteren rauszunehmen, ist extrem unsolidarisch. Wen meinen Sie jetzt mit Älteren hier in der Runde? Egal. Nur mich. Ja. verlangen wir enorm viel ab. Nämlich das, womit sie groß geworden sind, zu sagen, nee, stimmt nicht mehr. Das ist ja für einen Großteil von uns allen eine sehr schwierige Lernaufgabe, anzuerkennen, dass die alten Rezepte nicht mehr funktionieren. Und das verlangen wir zuallererst von den Jüngeren. Ja, das ist wahr. Welche Rolle, Herr Welzer, spielt bei der Frage der Wehrbereitschaft auch sozusagen die präsente Kriegserfahrung in Familien? Wir hatten am Dienstag an der Runde, da saßen Kriegsveteranen hier. Und da ist mir klar geworden, da ist sehr viel Euphemismus im Spiel. Ich bin da auf Ihrer Spur, wenn Sie sagen, da ist dann die Rede von Wehrtüchtigkeit. Und dann erlebst du diese jungen Menschen hier, die mit glänzenden Augen, was ich toll finde, ja, idealistisch erzählen von dem Bewahren von Demokratie und Frieden und Freiheit und der Art zu leben und so weiter. Aber dann erlebst du diese anderen Leute hier und du merkst, die haben alle einen verdammt hohen Preis bezahlt. Einer, auf den sie keiner vorbereitet hat, weil es auch gar nicht geht. Und von dem ich sagen würde, der Preis war zu hoch. Naja, da kann man grundsätzlich sagen, der Preis ist in Bezug auf die Individuen immer zu hoch. Ja? Also das ist schlicht und ergreifend so. Und die Überraschung, wie Krieg dann tatsächlich ist, wie man das dann aus Zeitzeugengesprächen, aber auch Literatur und wo auch immer sehen kann, die ist immer die gleiche. So, jetzt haben wir ja für weite Teile unserer Bevölkerung die Ausnahmesituation, die historische Ausnahmesituation, dass über fast 3 Generationen kein Krieg stattgefunden hat. Das heißt, der Krieg ist aus dem Erfahrungshorizont, aus dem kommunikativen Gedächtnis ist weg. Ja, das gilt für unsere Generation noch ganz anders, weil man hat eben als Kind Kriegsversehrte dauernd gesehen, Männer mit einem Arm ab oder an Krücken oder irgendwie zerschossenes Gesicht oder so. Das ist eine rezente Erfahrung. In der politischen Generation, man denke jetzt nur mal an Helmut Schmidt als Offizier, der hat immer nur gesagt, der Scheiß Krieg. Das war sozusagen ein stehender Topos. Feststehender Begriff, ja. Und die dieser Mangel an Erfahrung, der kann man ja niemandem vorwerfen, aber der ist natürlich bildhaft ersetzt durch alle diese medialen Produkte, wo natürlich was ganz anderes dargestellt wird als Krieg. Und insofern ist schon, glaube ich, eine Romantisierung von Krieg eine große Gefahr. Also ich glaube schon, dass man auch, deshalb sage ich das ja, ernsthafter, konkreter, weniger abstrakt über das sprechen muss, was Krieg tatsächlich ist. Und bitte den Punkt, der ist wirklich wichtig, dass alle überrascht sind, wie es tatsächlich ist. Also kein Krieg wird nach dem Ausbruch von den Zeitgenossen so empfunden, wie sie sich ihn vorgestellt haben. Die Gefahr einer Romantisierung des Krieges sehe ich nicht. Einmal in Deutschland durch Afghanistan, aber eben auch durch das furchtbare, was gerade auf ukrainischem Boden passiert. Ich glaube, diese Gefahr ist gebannt. Aber wichtig ist, dass darüber geredet wird, dass aufgeklärt wird und dass es nicht zu einer Ausweitung führt, dass dieser Krieg, da bin ich bei Claudia Major, eingedämmt wird. Aber die Gefahr ist eben, dass es romantisiert wird und ausgenutzt wird in bestimmten Medien, in bestimmten Parteien, in bestimmten Gruppen, die Interessen verfolgen. Auch Russland romantisiert diesen Krieg auf ungeheure Weise. Sonst könnten sie nicht Hunderttausende in diese furchtbare Situation bringen. Aber am schlimmsten leidet die Ukraine darunter, denn sie sind angegriffen. Und ich glaube, das ist etwas, was uns bewegen muss, wie man keine Romantisierung leistet, sondern sehr klar sagt, wenn wir den Krieg verhindern wollen, müssen Demokratien wehrhaft sein. Und Demokratien, wenn sie angegriffen sind, müssen auch bereit sein, einen Krieg zu gewinnen. Und das zu formulieren, ist in Deutschland extrem schwierig. Denn wenn wir als Demokratien nicht bereit sind, einen Krieg zu verhindern und dann der Krieg sich ausweitet, dann müssen wir ihn führen. Und mir geht es darum, dass wir diese Ausweitung des Krieges durch Wehrbereitschaft verhindern. Und dazu muss man sehr ehrlich mit den Furchtbarkeiten dieses Krieges umgehen. Aber Herr Kiesewetter, das sagen Sie jetzt so schön hier. Ne? Es geht nicht um Ich habe es selbst erlebt. Aber ich war 8 Jahre im Bundestag in den 10er Jahren. Da ging dann die Bundeswehr noch in Afghanistan. Und es wurde nur nüchtern technisch drüber geredet. Ich finde das total gut, was Herr Welzer sagt. Nein, man muss das auch mal. Da spritzt das Blut, die Menschen sind tot, das Gehirn fliegt weg. Also das ist Zerstörung, Gewalt, Schmerz. Das kann man sich alles gar nicht vorstellen. Und darüber muss man auch reden. Das ist im Bundestag. War die Linke die Einzige, die auch mal versucht hat, den Krieg als Krieg in den Bundestag reinzubringen. Und sie alle, die für diesen Afghanistan-Einsatz gestimmt haben, die wollten das nie hören. Die wollten nie hören, dass da auch Menschen sterben. Das ist nicht zutreffend, aber da haben wir uns schon damals gestritten. Aber über 400 Abgeordnete im Bundestag haben für den Einsatz gestimmt. Als dann am Karfreitagsgefecht 3 deutsche Soldaten gefallen sind. Wie viele von denen waren denn bei der Beerdigung? Ich war da. Ich habe in die Gesichter der Kinder geschaut, die ihren Vater gerade verloren haben. Aber die meisten dieser 400, die tun sich das nicht an. Die wollten den Tod nicht sehen. Wir beide tragen auch eine Verantwortung, dass wir immer über Afghanistan geredet haben. Wir sind dort im friedlichen Wiederaufbau. Und jeder, der davon sprach, dass dort die Entsetzen des Krieges sind, zumindest in Regierungsparteien, die wurden eingedämmt, weil man nicht darüber sprechen konnte. Sie haben es angesprochen, aber Sie haben nichts dazu beigetragen, die Ausstattung der Bundeswehr zu verbessern. Sie haben die Einsätze immer abgelehnt. Ich mache Ihnen das nicht zum Vorwurf, aber es gehört auch zur Ehrlichkeit dazu, dass man über die Folgen reden muss, wenn unsere Soldaten sich im Stich gelassen fühlen, weil sie eben angeblich im friedlichen Wiederaufbau sind und sich nicht ausreichend wehren können. Also vielleicht schauen, das ist gerade interessant. Ich wollte jetzt eigentlich auf den Jugoslawienkrieg kommen, aber lass uns Afghanistan einmal kurz vorziehen. Dunja Neukamp war bei uns. Sie kennen sie möglicherweise. Die hat genau dieses Afghanistan-Thema und die Frage, wer klärt uns auf? Was erzählt man uns vorher? Und was passiert tatsächlich vor Ort? So beschrieben, schauen Sie mal. Also da hat ein Taxi mit Sprengstoff ist da vorbeigefahren und hat das explodieren lassen. Und das hat so eine Wucht gehabt, dass sehr viele verletzt waren, 4 tot waren. Von den 4 Gefallenen kannte ich 3 sehr gut, weil ich mit denen noch kurz vorher meinen Geburtstag gefeiert habe. Und man wächst ja auch so zusammen im Einsatz. Klar. Und da war mir dann das erste Mal bewusst, wie furchtbar das eigentlich ist. Man hinterfragt halt dann vieles. Man hinterfragt wirklich, ob hinter jedem Winken, hinter jedem Lächeln am Straßenrand, ja, ob da nicht was Böses steckt. Ich traue immer sehr gerne anderen Menschen. Ich habe da so ein Grundvertrauen. Aber da war es natürlich dann auch schwierig. Und es hat sich halt dann auch massiv geändert. Das fand ich so stark, wie sie erzählt, wie plötzlich das Misstrauen da reinkommt. Und wie diese ganze Erzählung von, ihr macht im Grunde Entwicklungshilfe, wir brauen Brunnen, wir sind humanitär, wir helfen euch, die Demokratie und so weiter, wie das plötzlich alles weg ist. Und dann kommt da so ein Misstrauen in ein Leben rein, von dem ich das Gefühl habe, Dunja Neukamp hat sich bis heute nicht wirklich davon erholt. Das sieht man ja auch, während sie das hier erzählt. Ist das, was Sie meinen? Ja, genau. Also, und ich war ja selbst in Afghanistan, habe Bundeswehrsoldaten besucht und ich werde das nie vergessen. Also da gab es auch die einen, die gesagt haben, das ist genau richtig, was wir hier machen und mir macht das Spaß. Und dann gab es aber auch einen, der war ein bisschen jünger als ich, der sagte, Herr van Aken, meine Alternative ist Hartz IV. Ich bin 1982 zur Bundeswehr gegangen, da dachte man nicht daran, dass Krieg ist und hier wird plötzlich gestorben und geschossen und das ist alles ganz schlimm hier. Also habe ich beides gehört und also ich glaube, da waren diejenigen, die sich für diesen Einsatz entschieden haben, die ganze Zeit unehrlich. Und deswegen, danke, Herr Welzer, ja, man muss auch über das Töten und das Sterben und das Blut reden. Man muss vielleicht, wenn ich das ergänzen darf, noch über etwas Weiteres reden. Frau Major hat das vorhin schon unter dem Begriff des breiteren Kontextes, also Krieg ist ja auch etwas, was Gesellschaft als Ganzes betrifft, auch sprechen, was mit der Gewalt zu tun hat. Nämlich die ganzen Traumatisierungen, die nach dem Krieg, wenn er denn mal irgendwann zu Ende ist, in die Gesellschaft extrem hineinwirken. Und das betrifft ja nicht nur die unmittelbar betroffenen, verletzten, traumatisierten Soldaten, die Kinder, die Angehörigen und so. Und das ist ja auch etwas, wo wir noch gar keine Dimension davon haben, auch gerade in Bezug auf den Ukraine-Krieg. Ja, kann ja immer davon sagen, ein Betroffener zieht 10 Beteiligte aus den eigenen Familien und sonst was mit in diese Traumatisierungsprozesse. Also das sind alles Themen, glaube ich, da muss man sich schon ehrlich machen und sagen, was da an Potenzial droht, auch im Nachkrieg. Wie schwierig ist das, Frau Major, wenn man sagt, wir müssen da ehrlicher sein? Würden wir, glaube ich, jetzt alle hier unterschreiben, sagen ja auch Sie. Aber die Frage ist, was bedeutet ehrlich sein in dem Zusammenhang? Auf das, was da kommt, kannst du doch in Wahrheit niemanden vorbereiten. Es kann keine Vorbereitung darauf geben. Wie sehen Sie das? Wir sehen, also nein, es kann keine exakte Vorbereitung geben. Du kannst jemandem nicht seriös vermitteln, was das wirklich bedeutet. Das verstehst du erst vor Ort. Und hinterher. Ja, und hinterher, wenn du dann das Gefühl hast, okay, ich bin möglicherweise belogen und betrogen worden. Ja, und ich glaube, das, was uns hier alle eint und wahrscheinlich auch alle außerhalb dieses Studios eint, ist, dass ja keiner Krieg möchte. Also ich finde diese so ein bisschen Annahme, dass das irgendjemand gut finden würde, von den politischen Entscheidungsträgern, zumindest zutiefst irritierend. Ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn es irgendwie möglich ist. Aber die Entscheidung darüber, ob man Soldaten in den Einsatz schickt oder nicht, ob die deutsche Freiheit am Hindukusch verteidigt wird oder nicht, das war das vorherrschende Gefühl. Das ist eine Entscheidung. Wir sehen gleich noch jemand anderen, Mark Hinzmann, junger Soldat, der dort vor Ort auch war. Da haben die das Gefühl, das wurde zu leichtfertig getroffen. Das glaube ich mit Blick auf den Afghanistan-Einsatz auch. Das hat ja Roderich Kiesewetter eben auch schon angesprochen. Aber ich finde es schwierig, den Afghanistan-Einsatz mit dem zu vergleichen, worum es jetzt geht. Nee, weil lass uns einmal kurz bei Afghanistan bleiben, weil wir gerade bei dem Thema sind. Das ist ja auch so ein deutsches Trauma. Ja. Ne? Und da ist mein Punkt, wie kannst du seriös jemanden auf so etwas vorbereiten? Wie kannst du seriös jemandem wirklich sagen, was das am Ende bedeutet? Das sind zwei Ebenen. Das eine ist die technische Vorbereitung der Soldaten, aber das andere ist die Nachsorge. Und diese Nachsorge ist das Gravierende. Also mich hat es zum Buch bewegt, der Hubschrauberbeschuss. Ja. Und das kann man nur verarbeiten. Können Sie die Situation einmal schildern? Was war das für eine Situation? Über die Jahre. Naja, das war ein Flug von Bagram nach Jalalabad im Ostteil Afghanistans in ein sehr umkämpftes Gebiet. Und der Hubschrauber, amerikanischer Hubschrauber, amerikanischer Pilot, 4 Deutsche im Flugzeug und noch Alliierte, also 6 Leute insgesamt, wurde beschossen, die Flares wurden ausgelöst. Und Flares heißt was? So Flugabwehrkörper, damit die Raketen, die anfliegen, abgelenkt werden. Das ist auch passiert. Wir wurden aus den Sitzen gedrückt, also nicht in die Sitze rein. Aber was mir eben haften blieb, war das Bild des Piloten. Die haben graue Anzüge und als der Pilot ausstieg in Jalalabad, da hatte der einen schwarzen Anzug an, schwarz von Schweiß. Und das ist eben etwas, wo man eben sagt, oh Mann, da hätten wir auch alle in Fitzeln liegen können. Und diese Nachsorge ist das Wichtige. Aber ich will trotzdem diese Afghanistan-Sache, weil wir dort im friedlichen Wiederaufbau waren, als einen Fehler des politischen Framings bezeichnen. In meiner Fraktion war es ein anderer Soldat, der dort war, der Ingo Gedichens und ich. Wir haben gesagt, so wie wir unsere Soldaten dort ausstatten, passt es nicht. Es ist zu wenig und es passt nicht. Da haben wir in der Fraktion dagegen gestimmt, aber insgesamt blieb alles beim Alten, weil man ja unbedingt den Einsatz reduzieren wollte. Man wollte ihn politisch runterfahren. Mit Blick auf Ukraine bedeutet es, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass hunderttausende Soldaten zurückkommen. Und wenn die zurückkommen von der Front zu ihren Familien, dann müssen sie das Gefühl haben, dass sie erfolgreich waren und nicht, dass sie quasi den Krieg einstellen mussten, Freiheit aufgeben mussten, Menschen übergeben mussten und dann im Grunde genommen gescheitert sind, weil die Ukraine in einen Zwangsdiktat gepresst wurde. Und es ist eben eine ganz wichtige Sache, dass wir uns heute Gedanken machen, dass diese Menschen bereits jetzt Perspektiven bekommen für den Wiederaufbau des Landes. Neue Wohnungen, Schulen, Krankenhäuser. Also dieser Wiederaufbau ist wichtig, um Traumatisierung zu bekämpfen und Retraumatisierung zu verhindern. Das haben wir Deutschen zweimal negativ erlebt. In den 20er Jahren brutal durch die Freikorps, die nicht integriert wurden. Und in den 40er Jahren in Deutschland West positiv, in Deutschland Ost schwierig. In Deutschland West gab es den Wiederaufbau, den Aufschwung, das sogenannte Wirtschaftswunder. In Ostdeutschland gab es schwierige andere Lagen, die dann 1953 zum Volksaufstand führten. Also das ist etwas, wo wir uns wirklich mit beschäftigen sollten. Deswegen, wenn wir nie wieder Krieg wollen, nie wieder wehrlos sein, aber uns um die Traumaopfer kümmern. Nachsorge. Also jetzt werde ich tatsächlich ein bisschen böse, weil jetzt haben Sie gesagt, da kommen Hunderttausende traumatisiert zurück und deswegen Wiederaufbau, wenn Sie dann sehen, da wird was, entsteht was Neues. Das ist keine Traumabewältigung. Damit reden Sie das alles auch viel kleiner, als es ist. Das ist eine böse Unterstellung von Ihnen. Aber das zieht sich so, Sie haben es wieder klein gemacht. Das zieht sich auch durch den Afghanistan-Krieg durch. Die Linke hat immer gegen den Einsatz in Afghanistan gestimmt, aber wir als waren die einzige Partei, die sich am Ende um die Soldaten gekümmert haben, die hochtraumatisiert zurückkamen. Wir haben die Gesetze gemacht, die Sie dann auch glücklicherweise unterstützt haben. Aber die kamen zu uns, weil sie alleine gelassen wurden von der Bundeswehr, von der Regierung und sagten, wir sind völlig fertig, die Angebote, die wir kriegen, sind viel zu gering. Da muss ich Ihnen widersprechen, wir haben vom Reservistenverband uns um hunderte traumatisierte Afghanistan-Kämpfer gekümmert und um afghanische Menschen, die uns dort unterstützt haben. Aber die anderen Tausenden sind zu uns gekommen, weil die sich alleine fühlten. Also es geht jetzt gar nicht darum, wer mehr gemacht hat. Ich würde nicht parteipolitisch ausschlachten. Aber Sie haben das als Reservistenverband gemacht. Wir sollten das nicht parteipolitisch machen. Aber Sie haben gerade eben viele Parteien darum gekümmert. Wenn es Wohnungsbau gibt, dann bekämpft man damit Traumata. Damit reden Sie dieses Trauma so winzig klein. Das ist viel größer. Meine Mutter ist ein Flüchtlingskind. Die musste fliehen vor dem Krieg in den 40er Jahren. Die war hochtraumatisiert. Und das ganze Wirtschaftswunder, der Wiederaufbau und das Häuslebau, das hat alles dieses Trauma nicht bekämpft. Also das ist viel, viel größer, als Sie das gerade dargestellt haben. Da liegen wir ja nicht weit auseinander. Kann es sein, dass sich die gesamte politische Klasse da möglicherweise gar nicht so richtig mit Ruhm bekleckert hat? Ich habe noch im Ohr das Gespräch mit Marc Hinzmann, ein beeindruckendes Buch darüber geschrieben. Junger Mann. Also folgende Situation, der soll losgeschickt werden. Das Ziel ist Taschkent, Usbekistan, um Ortskräfte rauszuholen. Und kurz vor dem Abflug erfahren die, es geht nach Kabul. Und auf die Frage, was tun wir eigentlich dort, heißt es, ja, das sagt euch der General, der ist schon mal vorgeflogen. Und dann passiert die totale Katastrophe. Der General kriegt in Kabul keine Landeerlaubnis, sind diese historischen Bilder, die wir alle kennen, ja, dieses wahnsinnige Chaos am Flughafen in Kabul. Aber die landen, er mit seinem paar Mann, und stehen dann vor der Frage, was ist eigentlich genau hier junger Oberleutnant, unser Job, junger Oberleutnant, der dann darüber zu entscheiden hat, wen nehme ich mit und wen lasse ich zurück. Eine harte Gewissensentscheidung nach der anderen. Und ich habe ihn gefragt, wann wurde Ihnen das erste Mal klar, was Krieg tatsächlich bedeutet. Und die sehr interessante Antwort kommt im zweiten Teil. Hören Sie mal genau hin. Also da standen Menschen vor unserem Tor und mein Stellvertreter kommt einfach zu mir und sagt, wir müssen jetzt loslegen. Und dann haben wir uns da hingekniet, haben uns Gedanken gemacht, was wir tun, also nach welchen Kriterien können wir denn hier Menschen mitnehmen. Es gab ja auch noch kein Mandat, also da gab es ja nichts. Und als ich irgendwann vorm Untersuchungsausschuss sitze und auf einmal Rede und Antwort stehen muss für Dinge, die ich dort entschieden habe. Aber auf einmal wird an die politische Brisanz dieses ganzen Themas, ja, für die ich nichts kann. Also ich habe die Entscheidung nicht getroffen, werde dann aber dahin geschickt, muss dann welche treffen und dann muss ich da sitzen und das auch erklären. Und das ist natürlich ein Moment, da wird einem dann bewusst, was alles dahinter steckt. Ja. So, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Dieselben Leute, die den da vorher hingeschickt haben, und zwar so, wie ich es gerade beschrieben habe, sagen dann wenige Monate später, so, und jetzt mal bitte antreten vom Untersuchungsausschuss, weil wir hätten jetzt mal an dich ein paar kritische Fragen. Dieselben Leute. Ist das in Ordnung? Der Kollege Stegner hat das sehr fair gemacht. Das hat er auch berichtet. Der Kollege Stegner macht es aber in der Sache nicht besser. Aber ich kritisiere ja, und das mache ich auch in dem Buch klar, dass die Ausstattung für den Afghanistan-Einsatz falsch war und unser ganzes Setting. Wir waren beseelt vom friedlichen Wiederaufbau und das Militär selbst hat die Politik falsch beraten. Das müssen wir auch deutlich machen. Das Militär wollte nicht eine stärkere Ausstattung. Kann man weit belegen, ist in Teilen der Enquete-Kommission bearbeitet worden. Aber die Verantwortung ist nicht nur bei der Politik, sondern wenn die militärische Führung, damals ein Generalinspekteur, beseelt ist vom Glauben, wir sind im friedlichen Wiederaufbau und dann Aufstandsbekämpfung oder auch die Ausstattung der Soldaten sehr kritisch sieht, also auch die Art und Weise, wie die Soldaten ausgestattet sind, dass sie vieles über sich ergehen lassen mussten, dass sie Handfeuerwaffen hatten, wo sie mit schwerem Gerät bekämpft wurden. Das hat alles zu dem Scheitern von Afghanistan geführt. Aber Sie reduzieren es auf das Wort Ausstattung. Sorry, tut mir leid. Nein, das ist ja auch die Frage des Mindsets. Mit Ausstattung zu tun. Das ist ja auch die Frage des Mindsets. Wenn Sie die Soldaten dort hinschicken und sagen, ihr seid im friedlichen Wiederaufbau und sie dort mit einer Kriegssituation konfrontiert werden, wo sie kämpfen müssen, wo sie sich selber um ihr Überleben kümmern müssen, dann interessiert sie nicht, was der Bundestag gemacht hat, sondern sie sind entsetzt, dass man ihnen gesagt hat, ihr seid nicht im friedlichen Wiederaufbau. Das ist der große Fehler. Und das ist die Verantwortung, die wir tragen. Ja. Und dann sagen dieselben Leute, Entschuldigung, was habt ihr da eigentlich entschieden? Was war denn das eigentlich für eine komische Geschichte? Absolut, teile ich. Ja. Ich habe das ja selber auch praktisch in anderen Zusammenhängen im Balkan erlebt. Ja. Sind wir da zu leichtfertig, Herr van Aken? Ich finde, also das, was der schildert, geht so gar nicht. Aber jetzt ist die Frage, wo ziehen wir die Grenze? Also natürlich ist es richtig, dass der Bundestag versucht, das aufzuklären. Da gibt es einen Untersuchungsausschuss, dann lädt man Zeugen. Aber so wie die Situation war, dass er gar nicht wusste, wo er hinfliegt und ihm wird gesagt, du kriegst noch ein Briefing und dann kriegt er gar keins, dann muss eine Entscheidung treffen, den muss man ganz anders schützen. Wenn das jetzt der General gewesen wäre, den hätte ich auch im Untersuchungsausschuss haben wollen. Ne? Oder den Oberst damals von Kunduz, den hätte ich auch im Untersuchungsausschuss Oberst haben Klein, wollen. Aber einen jungen Menschen in der Situation, mich hätte die Information schon interessiert von ihm, aber das hätte man vielleicht außerhalb des Settings Untersuchungsausschuss machen müssen, also eine was weiß ich nicht, viel vertrauliche Befragung und dann die Information da reinspielen, weil man kann doch so einen Mann nicht in so eine Situation bringen. Mhm. Herr Welzer, ist das, was Sie meinen, wenn Sie sagen, das ist im Grunde ein sehr zynisches Spiel? Nee, zynisch, ich finde, man muss eben, sage ich nochmal, man muss diese Dinge realistisch betrachten. Und was dem Mann widerfahren ist, ist ja etwas, was unter Bedingungen einer Gewaltsituation, die außer Kontrolle gerät, wie das hier ja eklatant der Fall gewesen ist, eben dann passiert und auf den Individuen abgeladen wird. Mhm. Ja. Und das ist ja auch ein entscheidendes Merkmal von Krieg. Clausewitz, schon mit dem Begriff der Friktion, kein Krieg funktioniert so, wie sich jemand das vorgestellt hat, wie es vorher entworfen worden ist oder am Tisch oder so, sondern die konkrete Erfahrung ist eine, die kann man nicht antizipieren. Richtig. Und da passieren diese Dinge. So, und dann gibt es genau diese Ungleichmäßigkeit zwischen denjenigen, die in irgendeiner Weise auf einer höher gelagerten Ebene Dinge befehlen, beschließen, keine Ahnung, anordnen und denjenigen, die unten damit konfrontiert sind. Und die sind ja konfrontiert mit den Unwägbarkeiten, mit den nicht vorhersehbaren Dingen. Und ich meine, wir haben es ja, das ist ja das eklatanteste Beispiel von Unvorhersehbarkeit. Man erinnert sich noch, wie der Bundesaußenminister damals am Mikrofon stand und gesagt hat, wir sind alle sehr überrascht. Ich meine, das ist doch crazy für diejenigen, die da unten das ausbaden. Ja, und umgekehrt, als sie zurückkamen, hatte die Verteidigungsministerin keine Zeit, um die mal in Empfang zu nehmen. Mhm. Und daher kommt dieses Gefühl, im Stich gelassen zu sein. Mhm. Wenn wir darüber reden, Herr Welzer, dass es darum geht, klar zu benennen, was das ist, wenn wir über Nachsorge reden, wenn wir über die Frage reden, was passiert hinterher mit diesen Leuten, dann glaube ich, lohnt es noch einmal, einen kurzen Blick in das Gespräch mit Andreas Rückewoll zu werfen. Kosovo, Afghanistan, Bosnien insbesondere. Einer, der in dieser Woche bei uns war, Veteran, der gerade auch um eine vernünftige Krankenkasse kämpft. Das ist der andere Kampf, den er nebenbei noch mit diesem Land führt. Und der sehr eindrucksvoll berichtet hat, was insbesondere das Zerfallen der Jugoslawien mit ihm gemacht hat. Schauen Sie mal. Wir haben Hausdurchsuchungen gemacht. Wir waren in Häuser reingekommen, wo Brandleichen noch drin waren. Wir haben die Pioniere bewacht, die aus dem Brunnen die Leichen rausgeholt haben. 99 ist der Kosovo-Krieg. Und es wird zugeguckt, wie lange. Es werden wieder Leute abgeschlachtet. Und dann steht man da und denkt sich, warum greifen wir nicht ein? Warum warten wir schon wieder so lange? Wir sind militärisch für den Einsatz korrekt ausgebildet worden, in jeder Hinsicht. Das betone ich auch, ob das jetzt Afghanistan oder sonstiges war. Mhm. Aber auf solche Situationen kann ich keiner vorbereiten. Mhm. Funktioniert nicht. Mein Sohn hat mich in den schlimmsten Zeiten kennengelernt. Da kam, wie gesagt, kam noch der Alkohol dazu. Mein Sohn hat mich dann teilweise in einem sehr desolaten Zustand gefunden. Und ja, das war dann für mich auch ein Auslöser, mir das irgendwann mal einzugestehen. Was ist das, Herr Kiesewetter? Ist das Berufsrisiko? Es ist die Folge von Unplanbarkeit und der Unberechenbarkeit der Wirkmacht des Krieges. Und das ist auch etwas, was wir jeden Tag in der Ukraine haben, was unsere Soldaten in der Folge in Bosnien, aber massiv auch im Kosovo gesehen haben. Und er hat etwas anderes noch geschildert, was auch furchtbar ist. Das ist die Hilflosigkeit, wenn man nicht eingreifen darf, weil die Einsatzregeln es verbieten. Also auch das, dass unsere Soldaten sehen, Mensch, ich müsste jetzt, und dass man politisch gesagt hat, nicht machen. Das hat auch einen Fürsorgegrund, dass man nicht eskaliert, dass es nicht härter wird. Aber was ist das? Das ist die unbarmherzige Wirklichkeit eines Krieges. Und das ist etwas, was wir auch unserer Öffentlichkeit klar machen müssen. Und das hilft dann nicht, wenn bestimmte Bundesländer Jugendoffizieren den Besuch an Schulen verbieten. Die werben nicht, aber die berichten über sowas. Viele Jugendoffiziere sind einsatzerfahren. Und dass man eben auch darüber redet. Oder dass man auch, das sind ja nicht nur Soldaten, die das erlebt haben, sind THW-Helferinnen und Helfer, es sind Rotkreuzleute, die das erlebt haben. Ja. Dass wir uns also auch bewusst machen, es berührt auch andere Berufsgruppen. Ja. Mhm. Herr Van Acken, Sie, wie definieren Sie Sicherheit? Ist das sozusagen ein Grundbedürfnis? Und was wären Sie bereit, für diese Sicherheit zu tun? Also, da gibt es zwei Antworten. Die erste ist, ganz viele Menschen in Deutschland haben gerade Angst, dass Russland uns überfällt. So, und da gibt es ja einen realen Grund für. Russland hat gerade ein Nachbarland überfallen. Die Menschen haben Angst und die wünschen sich Sicherheit vor einem russischen Angriff. Das ist erstmal total verständlich, auch wenn ich es für wirklich unbegründet halte, aus verschiedenen Gründen, nicht unmöglich. Also, die haben gerade ein Nachbarland überfallen. Aber wenn Sie so theoretisch fragen, wie definiere ich Sicherheit, dann geht Sicherheit viel weiter. Und da kommen wir an den Anfang zurück. Wie geht es den jungen Leuten heute? Und Sicherheit heißt auch irgendwie soziale Sicherheit. Sicherheit heißt, ich kann mein Leben planen. Viele Menschen können ihr Leben gar nicht planen, weil sie wissen, im nächsten Jahr kommt die nächste Mieterhöhung. Ich muss raus aus dieser Wohnung. Ich habe kein Zuhause mehr. Alle anderen Wohnungen sind noch teurer. Das ist eine große Unsicherheit. Also, das heißt, wenn Sie über Sicherheit reden, dann leben, glaube ich, die allermeisten Menschen in Deutschland, die nicht gerade im Privatflieger sitzen, die leben in Unsicherheit. Ja, aber der zweite Teil der Frage würde mich auch mal interessieren. Was ist Ihnen oder wäre Ihnen Sicherheit wert? Sehr viel. So, würden Sie, also angenommen, wir reden ja in dieser Woche ein bisschen um die Frage, was wäre, wenn? Mhm. Wären Sie bereit, zu einer Waffe zu greifen und zu sagen, dieses Land ist mir so wichtig, die Sicherheit derer, die hier leben? Sie sind Vater, wir reden manchmal über Ihre Enkel. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, es ist eine Rolle, die Sie wahnsinnig mögen. Ich liebe das. So, ich weiß, dann strahlt er immer. Mhm. Wären Sie bereit, für diese Enkel beispielsweise zu einer Waffe zu greifen und dieses Land zu verteidigen? Ich glaube nicht, aber was in einer konkreten Situation ist, weiß kein Mensch. Also, aber Sie glauben nicht? Im Moment glaube ich das auf gar keinen Fall, nee. Aber ich kann das deswegen nicht mit Sicherheit sagen, weil wir haben ja mit Linken in der Ukraine immer Kontakt gehabt. Und die haben auch gesagt, also wenn du mir das vor einem Jahr gesagt hättest, hätte ich eher gesagt, ich gehe nicht in den Krieg, ich hau hier ab. Ja. Aber in der konkreten Situation haben wir gesagt, nee, wir verteidigen jetzt hier unsere Freiheit auch mit der Waffe in der Hand. Und das könnte ich auch völlig nachvollziehen. Also insofern ist das, glaube ich, was, was wir nie im Detail sagen können. Mhm. Kommt immer auf die Situation an. Aber in der heutigen Situation würde ich eher sagen, lass uns in Sicherheit bringen, ne? Inklusive heißt, der Enkeltochter, wie auch immer das geht. Was heißt das? Sie würden gehen. Fliehen, ja. Also Flucht ist ja auch ein guter Reflex, so wie es jetzt ja auch viele Leute in der Ukraine tun. Also im Moment kann ich mir nicht vorstellen, mit der Waffe in der Hand für dieses Land zu kämpfen, sondern ich würde für unsere Sicherheit kämpfen. Und unser ist wahrscheinlich ein bisschen weiter definiert als nur meine Familie. Aber genau. Für dieses Land zu kämpfen, das ist etwas, das kann ich mir im Moment so nicht vorstellen. Warum nicht? Weil das, was dieses Land für Sie ist, Ihnen nicht wertvoll genug ist? Ich könnte Ihnen jetzt eine andere Geschichte erzählen. Ich stand vor einiger Zeit in völlig zerbombten Vierteln in Damaskus vor Menschen, die auf dem Weg waren, wieder zurückzufliegen nach Deutschland. Die waren auf Heimatbesuch sozusagen, Syrer, die 2015, 2016 zu uns gekommen sind und die Tränen in den Augen haben aus Dankbarkeit diesem Land gegenüber, weil sie sagen, das ist die Sicherheit, die wir uns immer gewünscht hätten. Nämlich die Sicherheit, nachts ruhig schlafen zu können, die Sicherheit, morgens wieder aufzuwachen, ein Dach über dem Kopf zu haben und sicher zu sein, dass weder Assad noch Putin dir irgendwelche Bomben auf den Kopf wirft. Das ist die andere Seite. Und denen ist dieses Land und diese Sicherheit unendlich viel wert. Deswegen habe ich das gerade so zugespitzt. Glaube ich sofort. Die würden so nie argumentieren, das meine ich damit. Ich fand bemerkenswert, dass diese sehr jungen Menschen, die jetzt gerade hier saßen, die haben genauso argumentiert. Die sagten, naja, abhauen ist natürlich im Zweifel eine Option, würden wir aber niemals tun. Und zwar mit Blick auf die, die nicht abhauen können. Das fand ich eine sehr reife, kluge Argumentation. Also ich habe beide Antwortspektren, also auch die, die Sie vorhin gezeigt haben, die sagen, für diesen Staat würde ich nichts machen. Und die anderen sagen, was mache ich dann mit meiner Großmutter? Und wo soll ich denn hin? Zum Beispiel. Und eigentlich geht es mir gar nicht so schlecht. Ich will doch lieber so leben, als in einer Diktatur oder in Unterdrückung. Ich bin immer wieder überrascht, wie politisiert zum Teil die 18-, 17-, 19-Jährigen sind. Und die teilweise sagen, naja, wir haben noch die Bilder gesehen aus der Ukraine. Wir haben gesehen auch, was in den besetzten Gebieten passiert. Wenn ich die Wahl habe, so zu leben wie in Bucha oder Mariupol, dann gehe ich lieber kämpfen und so feige zu sein, wegzurennen und dann meine Großmutter und kleinen Geschwister da zu lassen, das geht ja irgendwie auch nicht. Ich bin vollkommen bei Ihnen, dass in dieser anarchischen Situation von Krieg man nicht weiß, wie man sich entscheiden würde. Und deswegen kann man auch keine endgültige Antwort geben. Aber mein Eindruck von der jüngeren Generation ist, dass wir wirklich beide Spektren abdecken. Aber ich komme noch mal zurück zu dem Argument, was ich am Anfang gemacht habe. Je näher man an die russische Grenze kommt und je mehr man in Regionen kommt, die historisch schlechte Erfahrungen mit Russland gemacht haben, die baltischen Staaten, die von Russland, der Sowjetunion von der Landkarte getilgt wurden, umso größer ist die Bereitschaft zu sagen, wir wollen das nicht nochmal erleben. Und deswegen komme ich nochmal auf die Bedrohungssituation zurück. Zum Beispiel ein Besuch in Moldau. Moldau, die baltischen Staaten, Finnland. Ja. Also deswegen glaube ich nochmal, dass dieses Anerkennen, dass sich in der internationalen Situation, das ist nochmal abstrakt, ich kann es gleich runterbrechen, was verändert hat, fällt uns schwer. Wir sind groß geworden, die meisten von uns, dass Krieg in Europa keine Rolle mehr spielt. Und jetzt sehen wir in Europa all die Brutalitäten, die Sie eben beschrieben haben. Da müssen wir können nach Afghanistan gucken, wir können aber auch ehrlich gesagt 2 Flugstunden von Berlin gucken. Und dort sehen wir all diese unendlichen Grausamkeiten, nicht nur für Soldaten, sondern auch für die Zivilbevölkerung. Ja. Und ich glaube schon, dass das viele, auch der Jüngeren, zutiefst verstört hat. Und ich kann mich an viele Diskussionen auch mit Schülerinnen und Schülern erinnern, die dann gesagt haben, aber wenn das so schlimm ist, warum greifen wir denn nicht mehr ein in der Ukraine? Warum lassen wir das geschehen? Also ich glaube schon, dass es ein... Zunächst ist das eine sehr moralische Frage. Wie bitte? Eine sehr moralische Frage. Ja. Für die Jungen ist das eine sehr moralische Frage. Ja, das ist eine Frage, warum lassen wir das zu? Genau. Und die haben auch sehr klar, was sozusagen gut und böse ist. Ich würde gerne den letzten Teil dafür nutzen, einmal über die Frage zu sprechen, was ist dann die Konsequenz sozusagen aus alledem? Ja? Wer sagte das hier gerade? Angst vor den Deutschen, Sie waren es, Herr Kiesewetter. Ne? Also die Frage, wann haben wieder die Ersten Angst vor uns? wenn man folgende Einlassung des Bundeskanzlers hört, sollten wir vielleicht gleich mal darüber reden, was das auslöst. Regierungserklärung, bitteschön. Wir wollen uns verteidigen können, damit wir uns nicht verteidigen müssen. Wir nennen diesen Grundsatz seit Jahrzehnten Abschreckung. Stärke schreckt Aggression ab. Schwäche hingegen lädt zur Aggression ein. Die Bundesregierung wird zukünftig alle finanziellen Mittel zur Verfügung stellen, die die Bundeswehr braucht, um konventionell zur stärksten Armee Europas zu werden. So, da ist der Satz. Mhm. Konventionell die stärkste Armee Europas werden. Als ich das gehört habe, muss ich dran denken, dass innerhalb der NATO ja immer gerne gesagt wird, die NATO ist nicht nur Schutz für Deutschland, sie ist auch Schutz vor Deutschland. Und ich glaube, das galt für fast alle Nachbarländer Deutschlands in den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren. Mhm. Man hat es nicht vergessen. Und ich glaube, in Deutschland hat man das oft schon vergessen, dass Deutschland zwei Weltkriege zu verantworten hat. Deswegen bin ich immer sehr dankbar darüber, dass wir hier eine Gesellschaft haben, die nicht so militaristisch geprägt ist. Ich war ja mal 2 Jahre in den USA. Da wird das ja total kritiklos bejubelt. Also der Überfall auf den Irak damals und so weiter. Also das wird gefeiert. An den Unis freut man sich über jeden Auftrag von der Armee. Und diese unkritische Nähe zum Militär ist ja eine Gefahr. Und ich finde das sehr gut, dass wir hier eine breite Gesellschaft haben, eine große Mehrheit, die das nicht macht, die nicht am Ufer steht und mit Fähnchen wedelt, wenn da die Soldaten in den Krieg geschickt werden, sondern die das in der großen Mehrheit skeptisch sehen. Da haben dann manchmal individuelle Soldaten drunter zu leiden. Ich weiß noch, als ich mal in Bad Salzung war, in der Kaserne, da sagten die ja, wenn ich in Uniform auf dem Hamburger Hauptbahnhof bin, dann werde ich angerempelt und beschimpft. Dann habe ich auch gesagt, das ist doof für Sie. Aber seien Sie froh, dass wir keine Gesellschaft haben, die so militaristisch ist, irgendwie, dass das Militärische bejubelt wird, weil dann werden Sie viel schneller in den Krieg geschickt und Sie sterben. Und ich glaube, diesen Militarismus in der Gesellschaft, den zu bekämpfen, ist wichtig, damit wir nicht auch den Dritten Weltkrieg wieder lostreten. Also ich glaube, wir sind meilenweit von einem Militarismus in der deutschen Gesellschaft und meilenweit von einem Militarismus auch in dem politischen Denken entfernt. Ja. Und allein aus der historischen Erfahrung, die Sie beschrieben haben, gibt es ja viele Kontrollmechanismen, sei es der Wehrbeauftragte, sei es das Prinzip innere Führung. Und ich glaube wirklich, man kann ja nicht einerseits sagen, die Bundeswehr ist eine Lumpentruppe, und andererseits sagt man, und die Parlamentsarmee, genau. So. Also dass über jeglichen Einsatz das Parlament entscheiden muss. Also da gibt es ja sehr viele Kontrollmechanismen. Und ich finde auch immer wieder, wir haben in Deutschland so eine absolut widersprüchliche Debatte. Einerseits sagt man, das ist eine Lumpentruppe, die ist schlecht ausgestattet und die kriegt nichts. Und dann reden wir und morgen kommt der Militarismus. Also da muss man sich, glaube ich, mal eine Runde ehrlich machen. Der zweite Punkt ist, dass ich glaube, dass das teilweise ein extrem bequemes deutsches Argument ist. Wenn Sie mit internationalen Partnern reden in Europa, wenn Sie mit den Niederländern reden, wenn Sie mit den nordischen Ländern reden, wenn Sie mit den Balten reden, dann gibt es eine große Erwartung an Deutschland. Ich zitiere gerne den polnischen Außenminister, der das gesagt hat, schon mal am Anfang, nicht jetzt. Der sagte, ich habe mehr Sikorski. Ja. Ich habe mehr Angst vor einem schwachen Deutschland als einem starken. Deutschland ist zentral, geografisch zentral, in der Mitte von Europa. Wir sind wirtschaftlich, politisch, militärisch stark. Wenn es Deutschland schafft, die Bundeswehr aufzubauen, dass sie einsatzfähig ist, dass sie gut ausgerüstet ist, dann profitieren davon die anderen Länder. Gucken sich die 3 kleinen baltischen Staaten an. Die können sich alleine nicht verteidigen. Die sind extrem dankbar, dass die Litauen-Brigade in Litauen ist. Also die Angst vor einem starken Deutschland, was sich gegen Europa wendet, das ist ja, was bei Ihnen durchgeklungen hat, die höre ich von niemandem, außer vielleicht manchmal von Frankreich, was ich aber mehr innenpolitisch erkläre, und manchmal ein bisschen in Polen. Aber ich höre sie nicht in der Art, dass Deutschland sich nicht militärisch engagiert. Was wir momentan sehen, gucken sich die Bundeswehr an. Sie ist mit all dem, was sie an Fähigkeiten hat, und mit Fähigkeiten meine ich nichts Abstraktes, sondern da geht es darum, dass es einen Panzer, einen Soldaten und eine Einsatzdoktrin gibt. Und das zusammen macht erst was aus, ne? Dass die in den Dienst der NATO gestellt werden. Die Erwartungshaltung gerade, dass die Deutschen was machen, ist enorm hoch. Und warum ich das noch beenden kann: Frankreich und Großbritannien wollen sehr gerne, aber haben sowohl innenpolitisch als auch wirtschaftlich gerade ein bisschen zu kämpfen. Thema. So, das heißt, Deutschland ist in der Lage, 3,5% für Verteidigung auszugeben und das auch wirklich umzusetzen. Also diese Angst vor einem deutschen Militarismus innenpolitisch in Deutschland und in Europa als Angstszenario, sage ich Ihnen ganz ehrlich, sehe ich nicht. Ich glaube, das ist eher etwas, was wir in Deutschland immer noch gerne diskutieren, was sich aber empirisch meines Erachtens nicht dauerhaft belegen lässt. Also ich weiß nicht, mit wem Sie reden. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch welche gibt, gerade in militärischen Strukturen in Polen und so weiter, die das so sagen. Aber das, was wir hören, wir haben ja auch unsere Büros in verschiedenen Ländern über die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Alles, was wir hören, ist, dass es gesellschaftlich auch immer kritisch gesehen wird. Deutschland wird immer auch als potenzielle Bedrohung gesehen. Und deswegen ein Satz eines deutschen Bundeskanzlers, wir wollen die stärkste Armee Europas werden, das hat sofort negativ resoniert. Das haben wir also eigentlich aus allen Nachbarländern so gehört. Gucken Sie sich mal in Litauen an, wie die deutsche Brigade in Litauen von der Bevölkerung empfangen worden ist. Gleichwohl ist das eine vollkommen falsche politische Argumentation in dieser Rede. Weil was sollte in einer europäischen Perspektive, auf die es ja jetzt ankommt, wenn es um Fragen der Verteidigungsfähigkeit und so weiter überhaupt geht, die Emphase auf die stärkste nationale Armee? Das ist doch völlig aus der Zeit gefallen. Versteht es überhaupt nicht. Warum verstehen Sie das nicht? Also, er argumentiert ja im Grunde zunächst mal politisch und sagt, wir müssen, wenn Europa weiter bestehen soll, dann müssen wir als größtes Land in der Mitte Europas Führung. Aber die Argumentation wäre umgekehrt doch viel plausibler. Wir brauchen doch die Voraussetzung, damit man überhaupt mit diesen ganzen veränderten Bedrohungslagen auf der globalen Ebene umgehen kann, ist doch die einzige Chance. Es ist ja nicht die Perspektive auf den Nationalstaat, sondern es ist die Perspektive auf Europa. Das heißt, auf die Stärkung der Kooperationsfähigkeit der gemeinsamen Verteidigung. Ja, europäische Armee und so weiter. Vielleicht ist einfach nur realistisch. Das ist doch sowas völlig Antiquiertes und überhaupt nicht an die gegenwärtige globale Situation angemessen. Wir müssen jetzt die stärkste europäische. Also, mich erinnern diese Rhetoriken immer dann, wir sind ja auch total innovativ und wir müssen die wettbewerbsfähigsten und sonst was. Wäre noch der zweite Punkt dazu. Auch das ist ja nicht belastbar. Wie soll man denn innerhalb kürzester Zeit aus der Bundeswehr die stärkste europäische Armee machen und so? Und auch da würde ich einfach sagen, Moment, da ist doch der Scope viel breiter. Wir kommen doch hier mit nationalstaatlichen Rhetoriken genau an dieser Stelle überhaupt nicht weiter. Das ist doch völlig kontraproduktiv. Auf einer theoretischen Ebene ist das so, Herr Kiesewetter. Aber ist das in Wahrheit einfach nur eine ganz pragmatische Ansage? Weil er sieht, was in Europa passiert? Weil er sieht, dass eine europäische gemeinsame Verteidigung in Wahrheit gar nicht zu organisieren ist? Ich habe dieser Tage noch mal mich ein bisschen beschäftigt mit diesen unzähligen Waffensystemen. Die Amerikaner haben 30 große Systeme, glaube ich. Europa hat 178, sowas. 180 versus 30. Klar. Mir fehlt die Fantasie, wie das alles irgendwann zusammengehen soll. Ich würde es gerne etwas anders einordnen. Der Bundeskanzler hat eine ganz andere Rhetorik gewählt als vorher der Verteidigungsminister Pistorius, der gesagt hat, die Bundeswehr muss bis 2029 kriegstüchtig werden. Er sagt jetzt, wie in den 80er Jahren, wir müssen uns verteidigen können, damit wir uns nicht verteidigen müssen. Das ist erstmal rhetorisch etwas viel Entspannteres, viel mehr Runtergefahreneres. Das Zweite ist, dass um Deutschland herum seit 21, 22 großes Misstrauen war, weil wir extrem zurückhaltend waren in der Unterstützung der Ukraine. Und da gab es die Tallinn-Initiative von Boris Johnson und Kaja Kallas. Mhm. Heute ist das die Joint Expeditionary Force. Ich erwähne den Begriff. Deutschland ist da bewusst kein Teil davon. Das sind 10 Nationen, die bereit sind, die nordischen, die baltischen Staaten, Polen und Großbritannien, mittlerweile auch Frankreich, die bereit sind, außerhalb von EU und NATO mehr Verantwortung zu übernehmen, weil sie sich nicht von der Zurückhaltung Deutschlands halten lassen wollen. Selenskyj hat mir mal gesagt, jetzt wo Deutschland Teil der Koalition der Willigen ist, jetzt brauchen wir eine Koalition der Entschlossenen. Das heißt also, die Gefahr eines deutschen Militarismus sehe ich in der Nachbarschaft überhaupt nicht, weder im Westen noch im Osten. Worauf wir aber aufpassen müssen, ist, dass wir Deutschen keiner Verführung unterliegen, selber Nuklearmacht zu werden, sondern dass wir alles tun, dass die Amerikaner den Schutzschirm halten und dass die Europäer womöglich bereit sind, mehr Verantwortung von den Amerikanern zu übernehmen. Also ich mache mir viel mehr Sorgen darüber, dass die Amerikaner uns im Stich lassen und wir dann in eine Verantwortung müssen und dann zu langsam sind. Deswegen gefällt mir die Aussage von Pistorius, dass wir kriegstüchtig werden müssen, um den Krieg zu verhindern, mindestens genauso gut wie das. Wir müssen uns verteidigen können, um uns nicht verteidigen zu müssen. Und jetzt kommt es zur stärksten Armee Europas. Da gibt es Sorgen in den Nachbarländern, aber in ganz anderer Hinsicht. Und zwar auch aus Litauen, die sagen, ja Moment, wenn ihr sagt, wir wollen uns verteidigen können, aber damit wir uns nicht verteidigen müssen und ihr wollt die stärkste Armee Europas sein, ja seid ihr dann bereit, uns im Estland, Lettland, Litauen überhaupt zu verteidigen mit diesem Narrativ? Also diese Sorge wächst und ich glaube, das ist nachvollziehbar und deswegen müssen wir Vertrauen bilden. Da ist die Brigade in Litauen etwas, ja, aber eben auch, dass wir die Bedenken unserer Nachbarn wahrnehmen. Und ich wiederhole es nochmal, dass wenn wir nie wieder Krieg wollen, dass wir nie wieder wehrlos sind, dass wir also die Bedenken unserer Nachbarn ernst nehmen, die nie wieder wehrlos sein wollen und wir nicht moralisch erhaben, sagen, aber wir wollen nie wieder Krieg haben. Nein, wir wollen nie wieder wehrlos sein, dann haben wir nie wieder Krieg. Jan van Aken hat ein anderes Argument, eine andere Sorge. Ich habe es vorhin zitiert. Sie sagen oder stellen, finde ich, berechtigt die Frage, was machen wir denn dann mit dieser stärksten Armee Europas? Also ist das sozusagen etwas, was wir dann ausschließlich einsetzen für Verteidigung, wenn es um unsere eigenen Interessen geht? Oder wird das dann etwas, was Amerikaner, was auch Russen haben? Und dann schicken wir die mal hierhin und dorthin, um weltweit Interessen durchzusetzen. Ist das die Sorge, die Sie haben? Ja, das ist meine ganz große Sorge. Ich bin völlig klar darin, wir brauchen eine EU- und Landesverteidigung. Ich sage das immer so. Im Grundgesetz steht Landesverteidigung. Ich sage immer EU- und Landesverteidigung. Mhm. Und das schließt bald mit ein, weil ich teile die Sorgen und so weiter und das muss man garantieren können. Aber entscheidend für mich ist dabei, dass wir eben keine Armee jetzt aufbauen, die vierte Supermacht werden will. Also eine europäische Armee, die weltweit einsetzbar ist und so weiter. Ja, lass mich mal aufreden, weil Sie mich vorhin zitiert haben. Nicht? Ich sehe das überall eigentlich. Also wenn ich Waffensysteme sehe, die angeschafft werden für die Bundeswehr, die haben mit EU und Landesverteidigung nichts zu tun. Machen Sie es mal konkret? Ganz konkret nehmen wir die Fregatten F-125. Also für die EU und Landesverteidigung müssen Sie jetzt mal ganz konkret müssen Sie dafür sorgen, dass Sie die Ostsee verteidigen. Und dafür brauchen Sie viele kleine, wendige, verteidigungsfähige Kriegsschiffe. In der Zahl so ähnlich, wie wir sie heute haben, aber sie brauchen überhaupt nicht die großtonnagigen. Wie viele sind das, Herr van Aken? Wie viele sind das? Habe ich keine Zahl. Also jetzt, wenn ich jetzt alle zusammennehme, weiß ich das nicht. Nur damit wir eine Idee haben, ungefähr. Haben Sie eine genaue Zahl? Nee. Aber ungefähr. Im höheren einstelligen Bereich. Okay. Ja. Aber das Entscheidende bei diesen Fregatten ist, sie sind konzipiert worden. Deswegen waren sie auch so wahnsinnig teuer, dass sie 365 Tage fahren können, ohne einen Heimathafen anzulaufen. Wir haben ehrlich, Mittelmeer, wir haben den Nordsee, Ostsee, wir haben Atlantik. In der Ostsee brauche ich das nicht und im Mittelmeer brauche ich das auch nicht, 365 Tage. Natürlich. Die sind ausdrücklich konzipiert worden für weltweite Einsätze. Und für mich ist es ganz entscheidend, dass wir sagen, ich möchte eine EU- und Landesverteidigung, die aber gar nicht in der Lage ist, anzugreifen. Das nennt sich strukturelle Nicht-Angriffsfähigkeit. Das heißt, die ist so aufgebaut, dass sie gar nicht die Waffensysteme hat, ein anderes Land zu überfallen. Das zu machen, würde nämlich auf der anderen Seite die Reaktion auslösen, okay, die sind absolut verteidigungsfähig, die können mich aber gar nicht überfallen, die können gar nicht aggressiv werden. Wir können hier auch langsam zurückfahren. Haben Sie kein Zutrauen, das heißt, der Gedanke zum deutschen Parlament, haben Sie kein Zutrauen in der Art und Weise, wie Wehrbeauftragter das Thema Parlamentsarmee hier Einfluss ausüben und kontrollieren? Aber am Ende haben Sie im Moment die Mehrheit und Sie würden auch für Auslandseinsätze stimmen, die ich falsch finde. Das wir sprechen immer von Landes. Das ist ja ein Unterschied. Nee, Auslandseinsätze heißt nicht weltweite Kriegsführung. Weltweite Kriegsfähigkeit, das ist dafür, wofür Sie die Armee umbauen. Deswegen ist das gerade doch auch so teuer, weil sie beides wollen. Das ist nicht richtig, was Sie sagen. Wir brauchen eine Verteidigung. Die Menschen haben Sorgen, dass Russland Deutschland überfallen könnte. Deswegen brauchen wir diese Verteidigung. Aber wenn Sie das abspecken auf eine reine Verteidigungsarmee, dann kommen Sie mit dem Geld, was es letztes Jahr gab, vollkommen aus. Dann brauchen Sie überhaupt nicht diese irrwitzigen Summen von Hunderten von Milliarden für die Bundeswehr. Sie brauchen auch die Bundeswehr nicht aufzustocken. Die Bundeswehr ist strukturell nicht verteidigungsfähig. Die ist nicht, nee, das nicht angriffsfähig. Nicht. Die Bundeswehr ist strukturell nicht verteidigungsfähig. Sehen Sie anders, Herr deswegen findet der Umbau statt. Es gibt Verteidigungslücken, da brauchen wir uns gar nicht drüber zu streiten. Und wenn es jetzt heißt, wir brauchen noch irgendwie so und so viele Patriot-Systeme, dann kaufen Sie die doch, aber verzichten auf diese Fregatten F-125, die kein Mensch für die Landesverteidigung braucht. Das geht nur um eine Umschichtung, eine Neuorientierung, dann reicht das Geld dicker aus. Natürlich gibt es Lücken. Und die kann man schließen mit dem Geld, das da ist. Also vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Sie reden über Landesverteidigung und über EU. Worum es eigentlich geht, ist Bündnisverteidigung, nämlich von all den Staaten, die in der NATO sind. Nee, ich rede nur über EU. Ja, aber die Verteidigung der Bundesrepublik und unserer Partnerstaaten wird in der NATO organisiert. Die EU ist nicht die Organisation, die die Bündnisverteidigung organisiert. Das heißt, die gesamten Verteidigungspläne, die für das für Europa geschrieben worden sind, sind im Rahmen der NATO geschrieben. Und aus diesen Verteidigungsplänen leitet sich ab, wer wann wo sein muss, mit welcher Ausrüstung. Und da ist Deutschland nicht für sich alleine zuständig, sondern eben weil es so groß ist, ist es für viele andere Europäer mit zuständig. Und deswegen gucken die so genau darauf, wo Deutschland investiert, ob es genug investiert, ob wir wirklich einsatzfähig sind. Und dieses nur auf die nationale Brille schauen, geht es uns denn gut, ist antieuropäisch und ist unsolidarisch. Das, was die Bundeswehr an Personalaufwuchs jetzt hat und auch was sie an Panzern, Soldaten, Drohnen und alles hat, das leitet sich aus den NATO-Verteidigungsplänen ab, wo sich alle an einen Tisch gesetzt haben und sagen, was brauchen wir, um das Bündnisgebiet, NATO-Mitgliedsländer, verteidigen zu können. Und jetzt dazu sagen, da ziehen wir uns aber raus, wäre wirklich antieuropäisch. Nee, Frau Major, das, was Sie jetzt sagen, das hat vielleicht vor einem Jahr gestimmt. Aber mittlerweile haben wir Trump. Und ich glaube, zu glauben, wir können uns auf eine USA mit Trump in der NATO verlassen, ist nicht. Deswegen sind wir uns, glaube ich, doch alle einig, dass wir Sicherheit europäisch denken müssen. Deswegen sage ich eben nicht nationalistisch, ich sage EU und Landesverteidigung. Aber dass Sie so auf die NATO setzen, halte ich für einen historischen Fehler, weil wir sind weiter mittlerweile. Wir wissen, wir können uns auf Trump nicht verlassen. Wir müssen das europäisch denken. Und deswegen sage ich immer EU und Landesverteidigung und eben nicht mehr NATO. Gut, da das ist von vorgestern. Da bin ich komplett bei Ihnen, dass wir enorme Zweifel haben, ob die USA noch da sind. Aber die Aufgabe, das hatte Roderich Kiesewetter eben gesagt, wird dann für die Europäer und gerade für Deutschland umso größer. Denn wenn es darum gehen soll, das NATO-Territorium mit all unseren europäischen Verbündeten zu verteidigen, müssen die Europäer überlegen, wie sie die Lücken schließen, die die Amerikaner reißen. Und das ist nicht nur Masse an Soldaten, das sind die ganzen... Nukleare Abschreckung, gehört das dann auch dazu? Ja, das gehört auch dazu. Also Sie können ja schauen... Eigene nukleare Abschreckung in Europa? Oder also was heißt ich halte das? Wir haben das hier einmal mit Kollegen durchdiskutiert, was die Optionen für nukleare Abschreckung in Europa sind. Sollten die Amerikaner nicht mehr verlässlich sein. Man muss dazu sagen, dass es in den letzten Wochen und auch im ganzen letzten Jahr immer wieder Aussagen von amerikanischen Regierungsvertretern gab, die gesagt haben, nukleare Abschreckung bleibt bestehen. Das Problem für die Europäer ist, dass sie Sorge haben, dass das nicht mehr verlässlich ist. Und deshalb reden wir von einer Abschreckungslücke. Also einer Abschreckungslücke, die darin besteht, dass eine Diskrepanz besteht zwischen unseren Interessen und der Möglichkeiten, die wirklich zu schützen. Und natürlich müssen die Europäer überlegen, was sie machen, wenn die Amerikaner nicht mehr da sind. Die Option, die Sie eben angesprochen haben, nationale Bombe, halte ich für eine antieuropäische, gefährliche Fehlentscheidung. Das ist eine Illusion von Sicherheit, würde aber nicht mehr Sicherheit bringen. Wenn man sich die Optionen anschaut, die Europa hat, sollten tatsächlich die USA es nicht mehr bereitstellen. Das wäre, um Frankreich und Großbritannien herum eine europäische Abschreckung aufzubauen. Nukleare Abschreckung. Nukleare Abschreckung aufzubauen. Die sogenannte Eurobombe, die illusorisch ist, also eine Art europäischer Superstaat mit einer Atomwaffe. Die nationale Proliferation, nochmal, halte ich für eine Fehlentscheidung. Oder auf konventionelle Abschreckung zu setzen, was wahrscheinlich nicht ausreicht. Das heißt, der Weg, den die Europäer gehen sollten, ist zu versuchen, da bin ich ganz bei Roderich Kiesewetter, die Amerikaner so lange wie möglich drin zu halten. Weil jegliche Veränderung der nuklearen Ordnung Unsicherheit ist. Für uns, auch für Russland und alle anderen. Gleichzeitig mit Frankreich und Großbritannien reden und konventionell aufzurüsten. Und mit Aufrüsten meine ich Flug- und Raketenabwehr, Abstandswaffen und all so etwas. Jan van Aken sagt, es ist völlig in Ordnung, wenn die Amerikaner gehen und die sollen ihre Atomwaffen gleich mitnehmen. Habe ich Sie richtig verstanden? Ne? Ja, das, was mir in dieser ganzen Debatte fehlt. Also ich verstehe, was Sie da machen und dass man das so durchrechnen muss. Aber es fehlt da drin ein ganz entscheidender Faktor. Und das ist der Wert der Ächtung der Atomwaffen. Also Anfang der 60er Jahre, Kuba-Krise, die waren ja ungefähr 5 Minuten vor dem Atomkrieg, weil zu der Zeit Atomwaffen noch eine normale Waffe waren. Es war ja gerade mal 15 Jahre her, dass sie die eingesetzt haben und da war die Ächtung nicht so stark. Heute ist das nicht vorstellbar, weil die Ächtung von Atomwaffen so stark ist, dass jedes Land, das die einsetzt, weiß, sie haben eigentlich mit 192 anderen Staaten hier ab sofort ein Riesenproblem. Das heißt, das ist ein ganz starker Schutz. Und deswegen sage ich immer, der Schutz vom Atomkrieg sind nicht Atomwaffen, sondern eine starke Ächtung von Atomwaffen. Und in dem Moment, wo wir diese Debatte allein schon hier führen, wo sie in ganz Europa geführt wird, brauchen wir eigene Atomwaffen, schwindet ja die Ächtung der Atomwaffen. Nee. Doch, das sinkt sich immer weiter ab. Jetzt hört man plötzlich von Ländern wie Saudi-Arabien, dass sie sagen, naja, dann überlegen wir auch, eine Atomwaffe zu bauen und so weiter. Das heißt, in dem Moment, wo es normal wird, sich mit Atomwaffen zu bewaffnen oder allein nur darüber nachzudenken, wird es auch normal, dass Länder das tun. Und dann wird es normal, sie einzusetzen. Also dann haben Sie eben, glaube ich, eben nicht zugehört, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, ich halte eine nationale Proliferation für eine gefährliche, antieuropäische Fehlentscheidung. Das heißt, der Traum vom Global Zero, also keine Atomwaffen mehr zu haben, bleibt natürlich ein Ziel, auf das man hinarbeiten muss. Was wir aber auch anerkennen müssen, ist, dass wir spätestens mit dem russischen Angriffskrieg 2022 eine Periode von vielleicht 30 Jahren oder 20 Jahren beendet haben, wo wir geglaubt haben in Europa, wir können mit weniger Nuklearwaffen Sicherheit herstellen. Was Russland in diesem Krieg macht, ist nicht nur ein konventioneller Krieg, sondern Russland droht systematisch nuklear, um die westliche Unterstützung klein zu halten, um die Ukraine in die Aufgabe zu zwingen und um die Annexion von ukrainischem Gebiet abzusichern. Das heißt, die Bedeutung von Atomwaffen steigt. Ich bin völlig bei Ihnen, dass sie geächtet werden müssten. Aber die Frage wäre ja, was ist, wenn jetzt europäische Staaten oder Frankreich, Großbritannien, wenn sie sagen würden, wir verzichten auf die Atomwaffen, dann würden sich diese Staaten und damit ganz Europa der nuklearen Erpressung von Russland oder anderen Staaten preisgeben, was ich auch nicht für verantwortungsvolle Politik halte. Und deswegen ist die Empfehlung, die sich meiner Meinung nach aus der Analyse ableitet, zu sagen, wir wollen keine Proliferation in Europa, sondern es muss darum gehen, um Frankreich und Großbritannien herum eine europäische Abschreckung zu entwickeln, ohne den Amerikanern den Eindruck zu geben, wir wollen sie nicht mehr. Das ist eine ganz diffizile Balance. Aber wir müssen auch anerkennen, dass nukleare Abschreckung in den letzten Jahren auch mit Blick auf Russland funktioniert hat. Russland hat bislang jegliche militärische Eskalation mit der NATO vermieden. Abschreckung ist schwer zu analysieren, weil wir zum Glück keine Fallstudien haben. Zum Glück. Ja? Aber ich glaube, wir müssen das einfach lassen. Ich glaube, es redet keiner leichtfertig über Atomwaffen. Keiner. Vielleicht noch ein Gedanke. Heute ist der Einsatz von Nuklearwaffen die Drohung. Finnland und Schweden wurden von Russland nuklear bedroht, bevor sie in die NATO eintraten. Als Narrativ geht nicht in die NATO. Danach ist nichts passiert. Wir wurden bedroht, als angefragt wurde, wie Russland das einschätzt, wenn wir Kampfpanzer und Marder liefern. Dann hat unser damaliger Bundeskanzler in Spiegel einen Aufsatz veröffentlicht im April 22 und über die nukleare Gefahr gewarnt. Also die Drohung an sich ist der Einsatz. Und dazu gehört eben auch, dass die Ukraine seinerzeit auf westlichen Druck ihre Nuklearwaffen, die sehr teuer waren und die auch schwer einzusetzen waren, an den Rechtsnachfolger der Sowjetunion übergeben hat, an Russland, und dafür Sicherheitsgarantien bekam. Und das ist, glaube ich, der Auslöser für vieles, das dazugehört, Sicherheitsgarantien und glaubwürdige nukleare Rückversicherung. Sonst führt es zu dem, was Claudia Major sagte, dass ein Iran, ein Saudi-Arabien und andere eben sich nuklear rückversichern wollen. Die Ächtung ja, aber auch klare Kante in der Sache, dass wir unseren Nuklearschirm nicht aufgeben. Aber die Ächtung kommt nicht von alleine, die fällt nicht vom Himmel. Die Ächtung muss man aufrechterhalten. Und allein diese Debatten der letzten zwei Jahre sehe ich mit ganz großer Sorge, weil das plötzlich so normal wird, dass plötzlich Leute in die Debatte reinwerfen, ja, wieso nicht auch eine deutsche Atomwaffe? Nee. Das wäre doch vor 10 Jahren undenkbar gewesen. Aber das haben wir doch jetzt alle abgeräumt. Ja, wir müssen alle darauf achten. Also diese Debatte gibt es natürlich. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, die Frage ist ja auch, was wir in Europa machen, wenn wir in eine Situation kommen, wo Russland auf Europa schaut und sieht, dass die USA möglicherweise nicht bereit sind, vor Europa einzustehen. Wir Europäer sind dafür nicht aufgestellt. Und dann versucht sein kann, einfach nuklear auch Europa zu erpressen. Und auf die Situation müssen wir uns vorbereiten. Und der andere Punkt, den wir, glaube ich, auch bedenken müssen, ist, was Russland in diesem Krieg in der Ukraine macht, ist die Idee von Abschreckung zu verändern. Bislang war Abschreckung die Idee, dass man den Status quo, die bestehende Ordnung, schützt. Was Russland gerade macht in der Ukraine, ist, unter dem Schutz seiner Atomwaffen verändert es die aktuelle Ordnung, annektiert Gebiete und verschiebt Grenzen. Wenn dieses Beispiel Schule macht und Russland lernt, es geht, und auch andere Länder weltweit merken, mit nuklearer Drohung und Abschreckung und mit nuklearer Erpressung komme ich durch, haben wir auch international ein Problem, dass nukleare Erpressung erfolgreich ist. Und deswegen glaube ich, so unangenehm es ist, können wir dieses Nachdenken über Abschreckung nicht mehr an die Amerikaner outsourcen, sondern müssen wir in Europa selbst darüber nachdenken. Und ich empfinde das nicht als, als etwas Freudiges und Schönes, sondern als etwas extrem Schwieriges und Notwendiges. Wird gerne zum Schluss, um wenigstens ein bisschen am Ende dieser Woche, Herr Welzer, Hoffnung und Zuversicht zu verbreiten, den Soziologen fragen, was ist sozusagen der Gedanke, das Mindset, das wir brauchen, um dennoch, trotz der Debatten, trotz der schwierigen Situation, so in die Zukunft zu gucken, wie es für Menschen nötig ist, in die Zukunft zu gucken. Den Glauben daran nicht zu verlieren, dass morgen vielleicht immer noch ein bisschen besser wird als heute. Naja, ob es besser wird als heute, das wäre schon arg optimistisch. Aber davon leben Menschen. Ich würde trotzdem sozusagen aus der Abteilung Zuversicht sagen, dass natürlich die Chancen, dass es nicht zu unkontrollierbaren Eskalationen kommt, natürlich durchaus noch vorhanden sind. Insofern sowas wie irrationale Ängste oder übersteigerte Ängste oder sowas ein ganz schlechtes politisches Thema sind. Und insofern, ich fand die Diskussion, wie sie hier geführt wurde, die war ja jenseits erwartbarer Konfrontationen, sondern eine ernsthafte Diskussion darüber, wie eine Sicherheitslage gerade aussieht und an Stellen, welche Notwendigkeiten man bedenken muss. Und wenn man das in eine mediale, breitere Diskussion bringen würde, so eine Form von Auseinandersetzung und nicht irgendwie so folkloristische Haut-drauf-Geschichten und schlechte Rhetoriken oder sowas. Ich glaube, dann kann man Zuversicht verbreiten, weil natürlich die Potenziale gerade in Europa vorhanden sind, vernünftige Lösungen zu finden. Und vielleicht noch einen Satz, der mir die ganze Zeit jetzt durch den Kopf gegangen ist, weil Amerika fiel ja als Begrifflichkeiten. Ich glaube, wir haben ja jetzt gelernt, durch den russischen Angriffskrieg und viele andere Dinge vorher, dass das größte Problem Abhängigkeiten sind. Und zwar nicht nur militärische Abhängigkeiten, sondern energetische Abhängigkeiten, digitale Abhängigkeiten und. Ja, und wenn man das mal umsetzt, positiv umsetzt und sagt, unsere große Herausforderung wäre tatsächlich europäische Souveränität auf viel mehr Ebenen als nur irgendwelche Drohnen oder sowas herzustellen, dann kann man, glaube ich, auch eine andere politische Kommunikation machen. Dann kann man auch sagen, das kann auch gelingen, so etwas. Ja? Und dazu muss man aber auch benennen, dass diese Trump-Entwicklung eine unfassbar gefährliche Entwicklung ist und dass das Setzen darauf, das wird schon irgendwie gut gehen und irgendwie kriegt man das eingefangen, halte ich auch für eine Illusion. Also, danke Ihnen allen ganz herzlich. Wirklich viel gelernt in dieser Woche. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.